bezahlt. Du wirst saufen und verschlauchen und nennst dies dein Freizeitspaß. Du wirst einer von denen, die nichts tun, nur groß erzählen. Ein toll maroser Luxemburg und den Wischels war ein Held. Kennst du nicht den Satz, den die Eltern ständig sagen? Werd mal älter, du wirst dich ändern. Keine Frage. Vielleicht wirst du Kohle scheffeln und vielleicht tust du's auch gern. Und dann kommt ein großes Auto für 80.000 mit nem Stern. Heute sammelst du die Sterne, reiß sie ab einfach zum Spaß. Denn du kannst den nicht verstehen, den der Reiches gebührt hat. Kennst du nicht den Satz, den die Eltern ständig sagen? Werd mal älter, du wirst dich ändern. Keine Frage. Scheiße, du regst dich riesig und normal. Du sagst, du wirst dich niemals ändern. Was morgen ist, ist heute egal. Du wirst Freunde verlieren, wirst die brav und anständig werden. Vielleicht wirst es auch du, glaub mir, das wird dein Verderben. Kennst du nicht den Satz, den die Eltern ständig sagen? Werd mal älter. Du wirst dich ändern, keine Frage.